Frank and Jones. Enjoy the Mix. Hier sind Blank & Jones, mein Name ist Pete Blank. Und Jasper Jones. Und ihr hört nonstop eine Stunde lang unseren Sound Blank & Jones in the Mix. Und in zwei Wochen ist es endlich soweit. Dann werden wir mit euch zusammen abfeiern. Wir werden den Release unserer ersten Doppel-Mix-CD Blank & Jones in the Mix zusammen mit euch und Enjoy live feiern. Und zwar gehen wir nach Göttingen in die Lokhalle am 28. September. Der Samstag wird live übertragen hier bei Enjoy. Wir werden live auf Sendung gehen ab 23 Uhr, werden dann komplette 3 Stunden für euch auflegen und euch das präsentieren, was einen Montag später, also am 30. September in den Läden steht. Eine Doppel-CD Blank & Jones in the Mix zusammen mit Enjoy. Unter anderem haben wir Tracks versammelt von Paul Oakenfold, Svensson Gear, DJ Tiesto, Ferry Corsten. Die Pet Shop Boys sind auch zum ersten Mal mit am Start. Unseren Remix haben sie dafür freigegeben. Sarah McLachlan und. Also kommt zu uns nach Göttingen in die Lokhalle am 28. September. Feiert die Blank & Jones The Mix Release Party zusammen mit Enjoy live on air. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Blank and Jones.